bevor die Fremde auf Grunde trug und Hilfe bei der Straße. Hätte das mit Frohlichsein eingeseilen müssen, lasst uns Abschied noch einmal den von Herzen küssen. Am Wege grüßen,